deutscher Mann, der auf eigenen Beinen steht. Doch schau ich mir das Pack an, könnte ich kotzen, sag ich dir. Ich frage mich ganz ehrlich, was wollen die Typen hier? Schick die Banken, die an Rakes, die Autonomen hinterher. Den ganzen Rest einfach nach Moskau, das ist doch nicht so schwer. Schick die Banken, die an Rakes, die Autonomen hinterher. Den ganzen Rest einfach nach Moskau, das ist doch nicht so schwer. Demonstrieren sind die Spitze, doch arbeiten wollen sie nicht. Doch ginge es nach mir, wäre das die Pflicht. Drum kürz die Dutzend Kohle, lass die Arbeit gehen. Balto und Odin, ich werd die Asis nicht verstehen. Schick die Panzer, die Antarktis, die Autonomen hinterher. Den ganzen Rest einfach nach Moskau, das ist doch nicht so schwer. Schick die Panzer, die Antarktis, die Autonomen hinterher. Den ganzen Rest nach Moskau, das ist doch nicht so schwer. Alaska oder Istanbul, was ist?